Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Die Aufnahme läuft ab jetzt. Ja, bei mir jetzt auch. Ja, dann schönen guten Abend und willkommen zum Infomumble bzw. Diskussionsmumble über die eingereichten Wahlkampfkoordinatorenkonzepte. Wir wollten das Ganze ja gerne anonymisiert ausschreiben lassen. Es haben uns vier Eingänge erreicht, die gute Sasa für uns anonymisiert hat. Leider Gottes hat sich jetzt mittlerweile schon zu jedem Konzept ein gewisser Namensraum entwickelt. Von daher würde ich gerne mal jetzt erst zur Diskussion stellen, wie wir damit umgehen wollen. Erklär mal bitte Namensraum. Das ist von Scheibi irgendwie ein Blogpost verfasst worden, der überall Namen dazu gepinnt hat zu den einzelnen Konzepten. Wer außer euch kennt die Namen noch? Jeder, der das Blogpost gelesen hat. Ich bin da nicht so drin mit diesem Internet. Da ist es gerade links. Also es war auch ohne das Blogpost, zumindest bei zwei Beiträgen, wenn du dich ganz kurz vorher mit den Konzepten beschäftigt hast, während die entstanden sind, vollkommen absehbar, von wem die kommen. Gut, also der Gedanke hinter der Frage ist natürlich, ob dann nicht schlicht und ergreifend die Leute ihre Konzepte vorstellen sollen. Ja. Wenn sie da sind, ja, klar. Also ich würde vielleicht mal ganz gerne für das nächste Mal auch anmerken, wenn dann die Leute, die Konzepte einreichen, den Link zur Liquid-Feedback-Abstimmung rumschicken über Privatnachrichten mit dem Kommentar, ich empfehle Konzept so und so, dann ist die ganze Anonymisierung eh von Eimer. Ja, das fand ich auch eher so unpraktisch. Gut, wollen wir dann direkt mit Konzept 1 einsteigen? Gerne. Liebe Christina, magst du? Ich möchte dazu sagen, dass das nicht mein Konzept ist jetzt an der Stelle. Ja, es ist auf meinem PC entstanden, beziehungsweise dass die Zusammenführung erfolgte bei mir. Deswegen ist das auch mit meinem Namen wahrscheinlich da verlinkt worden unmittelbar. Aber es ist ein Konzept, was mit drei weiteren Personen entstanden ist. Was soll ich da groß zu sagen? Es ist entstanden auf Basis von Gesprächen, die halt im Landtag, auf dem TDPA, in Düsseldorf, in Essen, im UPH gab es ein Gespräch mit den Listenkandidaten. Es wurden viele Gespräche geführt. Im Landtag gab es einige. Dann habe ich so privat mit dem Markus Barenhoff in Sachen Wahlprüfsteinen gesprochen. Und mit vielen anderen in Sachen Plakate, Logistik habe ich nochmal mit Carsten und Huse mich zusammengesetzt. Ja. Und diese Bereiche, wir sind so vorgegangen, dass wir uns erstmal überlegt haben, welche Aufgaben es denn so alle zu tun gibt. Das findet sich ja auch im weiteren Sinne eigentlich in dieser Struktur wieder, diese einzelnen Punkte, die da wären: Kandidatenbetreuung, Plakate und Werbemittel, Wahlprüfsteine, Aktionen, die Büroleitung und dann auch die Dokumentation des Ganzen. Wir haben diese Aufgaben einzeln dann eben mal dargestellt, mit auch ja in strukturierter Form haben wir versucht, das mal ein bisschen zu jedem dieser einzelnen genannten Oberbereiche, die Unterpunkte mal ein bisschen genauer auszuführen, was es da jetzt genau gibt. Das sind auch Bausteine, die irgendwie von Einzelnen von uns halt irgendwie dort eingebracht wurden auf den Gesprächen, die Einzelne dann eben nachdem wir uns abgesprochen haben, irgendwie geführt haben. Und wir sind dann weiter so vorgegangen, dass wir uns überlegt haben, für diese Aufgaben braucht es ja dann auch Menschen, die uns da auf jeden Fall helfen. Es ging uns also jetzt nicht darum, wie es ja manchmal auch gerade mit meiner Person verbunden wurde, hier irgendwas top-down von oben herab und so. Nein, es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem ganz viele Leute mitarbeiten und sich einbringen können. Und wir hatten eben jetzt im weiteren Vorgehen dann vor, bei diesen einzelnen Rollen da eben die Beschreibung dann zu verfassen. Bei den Wikigärtnern ist das schon fertig. Bei den Wahlprüfsteinleuten ist auch sowas, ja, was man jetzt als Ausschreibung jetzt in einem weiteren Verlauf jetzt mal dann auch ausschreiben könnte. Ja, wir haben uns um die Kommunikationsstrukturen natürlich auch noch Gedanken gemacht, wie man das regeln könnte, sowohl auf Landesebene als auch über die Länder hinweg und auf Bundesebene. Und haben uns dann auch noch, das muss ich dazu sagen, das war mein Fehler, Wir haben bei Dokumentation und Controlling, Dokumentation steht da jetzt einiges. Controlling, ja, ist jetzt wieder ein böser BWL-Begriff oder wie ihr es schimpfen mögt, aber irgendwie sollte man ja schon versuchen zu gucken, dass man die Meilensteine und die Termine und die Einhaltung derselben alles im Blick behält. Dafür hatten wir uns entschieden, ein Projektmanagement-Tool zu benutzen, was auch, wo der Andreas Mertens auch schon sämtliche Termine eingefügt hat, was ich jetzt im Nachgang der Sasa auch nochmal geschickt hatte. Ich weiß nicht, ob das den Landesvorstand erreicht hat. Also, weil das auch irgendwie, wie ich hörte, dass das ein bisschen bemängelt wurde, dass die Zeitschiene bei uns nicht da sei. Die haben wir auch in einem Pad, wo auch was zum letzten Mal abgespeichert worden ist, auf jeden Fall vor diesem Termin der Abgabe, wo auch die Zeitschiene und Termine drinstehen, wo wir uns eben auch nochmal das Video von dem Sebastian Nerz oder den Stream angeguckt hatten von der Marina Kassel, wo der ja auch von Seiten des Bundes ein paar Phasen genannt hat. Die hatten wir da auch integriert. Und ja, also eine Zeitschiene gibt es bei uns auch. Die reichen wir auch gerne nach. Und ich denke auch mal, dass, ja, gut. Wir haben dann noch weiter in einem weiteren Schritt in Punkt 5 mögliche Fallstricke und Probleme benannt, die im gesamten Projektverlauf, wenn wir es jetzt mal so als Projekt bezeichnen, die da auftreten könnten, um dem eben auch aktiv entgegenwirken zu können, was wir einerseits mit unserem Konzept eben leisten wollen, dass da von der Struktur her gar nicht erst so und Kommunikationsmissverständnisse vermieden werden, haben wir da schon versucht abzufangen. Da müsste man weiter vielleicht nochmal gucken, was man bei den einzelnen Punkten genau tun könnte, um das schon im Vorhinein möglichst zu vermeiden. Und haben dann abgeschlossen mit zentralen Ansprechpartnern einen Überblick, sowohl auch Bundeslandesebene. Ja, soweit erstmal. Möchtest du noch sagen, welche Leute mit dir das Konzept gemacht haben? Oder willst du nicht? Ich denke mal, dass es für die Leute schon in Ordnung ist, wenn ich das jetzt hier sage. Deswegen sage ich das jetzt. Das ist einmal der Andreas Mertens, der vorher auch mit Harald im Team war, in dem alten Koordinatorenteam. Das war die Jasna Strick, das ist die Faserpiratin auf Twitter, und der Thomas Heinrichs oder Hinrichs, ich glaube Heinrichs, der Dummfilm. Danke. Ja, danke für die Vorstellung. Hast du denn diese Zeitlinie? Kannst du uns da irgendwas zeigen? Das ist halt mit diesem Projektmanagement-Tool. Ich könnte jetzt einen Screenshot vielleicht in den... Ich habe, wie gesagt, Sasa was geschickt, also die hat da auf jeden Fall eine Anlage. Ich könnte euch jetzt eben eine Mail schicken, aber ich weiß nicht, ob ich es hier in den Chat vielleicht reinkriege, diesen Screenshot wenigstens. Versuch doch mal Screenshot und dann lad den mal Twippig oder so hoch. Ja, da hast du recht, stimmt. Ich versuche das mal. Genau, weil das wäre nämlich, ich habe mir das ja auch angeguckt, das wäre so einer der Punkte gewesen, der mir da noch ein bisschen gefehlt hat. Ja, okay, gibt's weitere Anmerkungen dazu? Oder Diskussionen oder irgendwie Fragen dazu? Oder wir gehen die alle miteinander durch und besprechen danach noch. Können wir auch gerne so tun, ja, genau. Christina, du meldest dich dann, wenn du das Bild hochgeladen hast, den Screenshot? Mache ich. Danke. Gut, dann würde ich gerne zu Konzept 2 kommen. Weißer, bist du da? Ja. Magst du es eben vorstellen? Ja, also normalerweise ist das eigentlich aus der Idee gekommen, als damals Harald und Christina ihr Amt verloren haben und wir uns als Düsseldorfer zusammengesetzt haben und gesagt haben, wie können wir uns das weiterlaufen, haben wir uns mit mehreren Leuten einfach unterhalten, wie wir die Sachen uns vorstellen, habe mich mit mehreren Leuten auch darüber unterhalten. Persönlich, da es jetzt mein vierter Wahlkampf ist, habe ich durch die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren ja hatten, das feste Teams irgendwo im Vorfeld bestimmte Arbeiten übernehmen müssen, die dann irgendwo nur in dem Team gearbeitet werden. Das ist bis jetzt, nach meinem Erkenntnis, immer schief gelaufen. Deswegen haben wir auch gar nicht so aufs Team gesetzt, sondern mehr auf das Miteinander. Weil egal welche Aufgabe bisher immer ausgeschrieben worden sind, sich immer wieder andere Leute zusammenfinden, die irgendwelche Aufgaben erledigen, was meistens praktikabler ist. Wir haben uns, oder ich persönlich habe mich da stark an den Vorgaben des Bundes gehalten. Deswegen steht auch dort die Timeline drin. Das sind nämlich auch die halt im Moment vom Bundeskoordinator vorgegeben werden. Ja, und normalerweise ging es für uns nicht so, dass wir jetzt Wahlkampfkoordinator werden wollen, sondern dass halt nur die Berti erstmal funktioniert, die Arbeiten erledigt werden und wir eigentlich darauf hoffen, dass sich während des Wahlkampfs irgendwie jemand findet, der nachher derjenige ist, der das Ganze managt, der von allen anerkannt wird, also nicht nur von den 20 Listenkandidaten oder den Top 10 oder den entsprechenden Direktkandidaten, sondern von allen. Ja, und das war eigentlich nur als Alternative eingereicht. Ja, in der Zwischenzeit sind die Namen ja bekannt und deswegen muss man sich halt dann outen. Hattest du das alleine gemacht? Aber du hast ja gesagt, mehrere Düsseldorfer waren beteiligt, ne? Ja, also ich sag mal so, geschrieben habe ich es komplett alleine. Ich habe es mehreren Leuten gezeigt. Man hat sich über ein paar Punkte noch ausgetauscht, was man noch ergänzen müsste oder was noch dazukommen muss. Aber so gesehen war es von der Grundidee eigentlich, dass ich gesagt habe, ob wir als Düsseldorfer das halt machen wollten, so lange, bis sich dann halt derjenige gefunden hat. Deswegen kommt es so gesehen von mir. Danke. Hab aber so gesehen ein paar Leute, die halt das Ganze auch unterstützen würden und sehe es auch, dass alle, ich sag jetzt mal, ob das jetzt Harald ist, der leider heute ja nach Hannover musste, ob das Christina ist oder ich weiß jetzt nicht, von wem der Vierte war, dass es normalerweise sich ja sowieso noch irgendwo jemand da rauskristallisieren muss, der die meiste Zeit nachher hat. Okay, vielen Dank. Wir haben eben gesagt, wir wollen danach diskutieren. Dann würde ich gerne zum Konzept 3 kommen. Bernd, bist du da? Andreas, ich sehe, dass du sprichst, aber ich höre dich nicht. Test. Geht's jetzt? Ja, ein bisschen leise noch, aber es geht. Okay. Bernd ist über die Mobilvariante drin. Den müsste man mal eben hochziehen in den Raum. Ich hoffe mal, das klappt. Das klingt nach Autobahn. Ja, das klingt nicht gut. Andreas, weißt du denn da was über das Konzept, wer das erstellt hat und... Ja, dann schmeiß den Bernd mal wieder raus, der stört ja nur hier. ja, das Konzept stammt von Bernd, Claudia, Jens Ballerstedt und mir. Ja, so viel zu Mumble auf App ist eine super Idee. Vielleicht kann Claudia auch einmal kurz hochkommen, die hat das Ganze zusammengestellt. Hallo Bernd, falls du uns hörst, wir hören nur die Autobahn und deswegen schieben wir dich die ganze Zeit runter in den Zuhörer. Das ist nicht, weil wir dich nicht mögen. Die hat Witterlichkeit, die hat zuständig gemacht, auf keinen Namen. Wer hat die nur nicht gemacht? Könnt ihr den mal runterschmeißen? Danke. Ich möchte, glaube ich, nichts über Gran Canaria wissen. Okay, der Preis für die ungeschickteste und unprofessionellste Präsentation geht schon mal an unser Konzept. Mit dem Autobahn-Bernd. Ja, das ist ein Running Gag. Okay, Claudia, bist du da? Ich bin da, aber ob du mich verstehst, wage ich zu bezweifeln. Ah, super. Sorry. Gut, dann bemühe ich mich mal. Wobei ich textmäßig mit dem Konzept am wenigsten zu tun hatte. Gut, worum ging es uns eigentlich? Uns ging es darum, dass wir die Erfahrungswerte, die aus der G2A, aus dem Landtagswahlkampf stammten, am bestmöglichen umgesetzt waren. Deswegen hatten wir halt uns den Jens Ballerstedt mit ins Team geholt und haben auch intensiv wohl, also der Jens muss das wohl gemacht haben, mit dem Lukas gesprochen haben, der ja damals die Wahlkampfkoordination hatte im G2A in Essen. Und so wie es zurzeit aussieht, ja, es gibt zwar eine bundesweite große Koordination, aber was jetzt, ich sag jetzt mal, den nackten Straßenwahlkampf angeht, da sind die Landesverbände ja weitestgehend auf sich selbst gestellt und da wollten wir halt die Berti entsprechend so aufziehen, wie das damals in der G2A war. Nur mit diesmal mit dem Vorteil, dass wir ein klein wenig mehr Vorlauf haben und nicht die Nöte haben, ich sag jetzt mal, von heute auf morgen einen Turbo-Wahlkampf losstarten zu müssen. In unserem Konzept findet sich dann auch ein Projektplan. Den findet ihr auf der entsprechenden Wiki-Seite ganz unten im Projektplan. Dort haben wir uns quasi ja selber so eine Zeitlinie gegeben, wann wir was wo starten wollen. Ab wann wir was haben wollen, also ab wann die Teamkoordination stehen soll, ab wann wir die einzelnen Bereiche gesetzt haben wollen, haben also uns selber für die einzelnen Arbeitsabschnitte Deadlines gesetzt. Das war dann auch das, wo der Bernd seine Erfahrung eingebracht hat aus dem Projektmanagement als Ingenieur. Da konnte er dann entsprechend sagen, okay, dies und jenes und so müssen wir das aufbauen und hat das Ganze quasi technisch umgesetzt auf Wahlkampf angewendet. Und wir haben halt einzelne Teams, wo es immer jeweils einen verantwortlichen Teamleiter gibt. und entsprechende Leute. Und das Beste wäre an dem ganzen Konzept, wenn die Koordinatoren und die jeweiligen Teamleiter hinterher in ihren Ressorts möglichst wenig tun müssen und es so funktioniert, dass die selbstständig arbeiten können. Ich nehme mal das Beispiel Wahlprüfsteine. Nehmen wir an, wir schaffen irgendeine Struktur, beziehungsweise der Teamleiter der Wahlprüfsteine schafft eine Struktur mit, sag ich mal, einem Request-Tracker oder dergleichen. Er sammelt sich Leute im Landesverband, die entweder in der Berti direkt oder von außerhalb Zugriff drauf haben, auf diesen Request-Tracker und dann dort Wahlprüfsteine bearbeiten, wie das damals in der G2 auch der Fall war. Idealerweise haben die Wahlkampfkoordinatoren mit diesem Bereich dann ab dem Zeitpunkt, wo sie einen Teamleiter dafür gesetzt haben, nie wieder was zu tun. Man muss nur korrigierend eingreifen, falls irgendwo etwas nicht klappt. Der Idealfall wird natürlich nicht eintreffen, das wissen wir auch, aber man kann natürlich möglichst nah versuchen, an dieses Ideal heranzugehen. Teamstruktur ist bei uns so, dass der Bernd letzten Endes der Hauptkoordinator ist, sozusagen der Hauptverantwortliche. Jens und ich sind Stellvertreter und die Claudia macht die Büroleitung. Wie die Büroleitung man sich vorzustellen hat, da kann man das Beispiel von Ines Schorsch nehmen, die damals in der G2A in Essen ja sozusagen ja mehr als nur die gute Fee des Hauses, die hat ja die G2A auch am Laufen gehalten. Das ist dann die Aufgabe der Claudia, halt Telefondienst etc. pp., die ganzen Koordinationsgeschichten von Pressestellen vor Ort und sowas halt alles. Also wann, wo die Presse eingeladen wird in die G2A für ein Interview oder dergleichen, sowas. Ja, ansonsten habt ihr vielleicht, Fragen habt ihr vielleicht gleich, ne? Genau. Ja, ich glaube, ich bin auch mit allem weitestgehend durch. Es ist quasi G2A Reloaded in einer Nummer größer. Okay, vielen Dank. Ja, Konzept 4, ich weiß, dass der Harald leider unterwegs ist, der ist in Hannover. Mag das jemand anderes für ihn vorstellen? Der hat ja unheimlich viele Unterstützer gehabt. Niemand da, der das Konzept 4 von Harald vorstellen möchte? Wollen wir damit jetzt umgehen? Das ist ja jetzt das Problem, da wir ja vorher ja gesagt haben, dass es anonym ist, konnte er nicht damit rechnen, dass er das vorstellen soll. Ja, doch, er hatte mich ja angerufen. Ich weiß ja, dass er unterwegs nach Hannover, weil er da einen Auftrag hat. Aber gut, ich hatte eigentlich gehofft, dass vielleicht jemand von den Unterstützern, die sich schon vorher gemeldet haben, da irgendwas zu sagen könnten. Sind denn welche anwesend? Ich glaube nicht. Also wenn ich die Liste mal jetzt so durchgehe, die um 36 sind. Aber seine Idee hat er ja, glaube ich, schon oft genug irgendwo erklärt, wie er sich das vorstellt. Ja, ich meine, ich würde es jetzt nur ein bisschen unfair finden, wenn dieses Konzept so gar nicht vorgestellt werden würde, auch für die Aufzeichnung. Ja, ich denke aber, das ist eigentlich kein großes Problem, denn sein Konzept besteht ja eh darauf, darin quasi zahlreiche Ideen von möglichst vielen Leuten zu integrieren, ne? Ja, das macht es natürlich auch nicht einfacher, das irgendwie dann eines neben das andere zu stellen. Aber kannst du da nicht ein bisschen was zu sagen, Radbert, vielleicht? Nö, bin ich überhaupt nicht im Thema derzeit und ich mache auch gerade was völlig anderes, was fürchterlich dringend ist. Ich würde mal so sagen, der Unterschied ist ja so, dass er auch auf viele Beine baut, aber ein Chef dabei ist. So, und in Anführungsstrichen er halt irgendwo der Hauptkoordinator ist und er dann halt ganz viele Posten besetzen möchte, die ihm dann halt irgendwo zutragen. Und deswegen hat er ja damals, was ist ja aus dem Gemeinschaftlichen, diese 14 Gruppen gebildet, wo er dann gesagt hat, was alles besetzt werden müsste. Und da ist ja eigentlich schon in den einzelnen Pads von vielen Leuten viel Wissen eingetragen worden, was dann halt durch ihn koordiniert und halt verknüpft wird. Ja, ein bisschen unpraktisch leider, dass das Pad offen war und dann auch da so ein bisschen drin rumgeschrieben wurde. Also halt nicht nur positiv, sondern halt einfach auch so. Und das wäre vielleicht gut, wenn das dann einfach nochmal zugemacht wird. Aber das kann der Harald jetzt nicht hören, weil er ist nicht da. Mhm. Gut, aber im Groben haben wir, glaube ich, verstanden, was Haralds Konzept jetzt ist. Ja, dann würde ich gerne eine Diskussionsrunde eröffnen. Gibt es da irgendwie Wortmeldungen, Nachfragen an bestimmte Leute oder Meinungsäußerungen? Husky? Ja, also ich finde es erstmal ganz, ganz toll, dass sich so viele Leute so viele Gedanken machen, so dass das mit der Bundestagswahl doch irgendwie vernünftig gewuppt werden kann. Was mir nur ein bisschen auffällt ist, ich würde nichts Konzept nennen, was auf die Hilfe von Leuten angewiesen ist, wo die Leute noch nichts dazu getan haben, beziehungsweise wo es halt unsicher ist. Also wir haben das ja jetzt gemerkt hier letzte Woche mit unserem LAFO und so, da kommt viel Ärger, viel Streit auf, es gibt Leute, die werfen hin und das darf uns vor der Bundestagswahl halt nicht passieren. Das heißt, ich würde schon ganz gerne für ein Konzept votieren, wo ganz klar Verantwortlichkeiten benannt sind. Dementsprechend fallen für mich zwei raus. Welche zwei? Die anonymen vier und ich glaube drei war es. Wir haben doch Verantwortlichkeiten genannt. Verantwortlich ist Bernd. Ist der Hauptverantwortliche. Ja, klar, aber trotz alledem bauen sie auf Schultern, ohne dass diese Schultern benannt werden. Also wenn man ein Konzept aufstellt, möchte ich einfach eine Sicherheit haben und diese Sicherheit sehe ich, nur ich jetzt persönlich bei den letzten beiden nicht ganz so. Das kann aber trotzdem voll super klappen. Nur ich hätte mir dann gewünscht, dass viel mehr Leute halt sagen, ich bin dabei, man kann auf mich zählen, sodass dann mit diesen Leuten halt auch als Wucherpfand sozusagen in so eine Diskussion gestartet werden kann. Entschuldige, aber die Garantie hast du nie. Und wenn 100 Leute sagen, sie helfen mit und sie packen mit, das haben wir auch schon oft genug erlebt, dass die motiviertesten Leute dann auf mal hinschmeißen, wenn sie merken, das ist ja mit Arbeit verbunden oder das liegt mir doch nicht. Also das haben wir auch letztes Jahr bei den Wahlprüfsteinen gehabt, dass ganz viele am Anfang gesagt haben, jo, wir arbeiten mit. Und im Endeffekt war es ein Team, ich glaube, von 4 oder 5 Leuten, die das Ganze gewuppt haben. Genau das meine ich ja. Also wenn du jetzt sagst, Motto, du willst deinen Namen stehen haben, du hast nie eine Garantie, dass die Leute bei der Stange bleiben. Die hast du auf gar keinen Fall. Also was mir halt beim Konzept 1 gut gefallen hat, war, dass die Pledge halt so gut ausgearbeitet war. Und das war, glaube ich, auch bei der 3 so. Also das sind ja Sachen, wo ich dann halt auch mich so ein bisschen für interessiert habe. Und das fand ich ganz gut. Ja, aber ich frage mich halt auch so ein bisschen, wie wir das jetzt, nachdem es erst anonym war und dann war es nicht anonym, wie wir dann später jetzt damit umgehen, weil das ist ja schon ein bisschen im Liquid gewesen und dann ist quasi nochmal was dazugekommen. Aber ich zäume das Pferd gerade von hinten auf. Wir sind noch nicht mit der Diskussion durch. Okay, gibt es weitere Meinungsäußerungen? Links schreibt er da, Piraten, man könnte die Verantwortung demokratisieren, wenn wir für jede verantwortungsvolle Tätigkeit statt einer Person 3 gleichberechtigte Personen wählen würden. Ich glaube, fast so viele Piraten haben wir nicht. Aber finde ich schon mal auf jeden Fall einen guten Ansatz, lieber zu viel als zu wenig. Wobei ich bei einer, demokratisch gut, aber 3 Verantwortliche zu benennen, sehe ich vermeintlich das Problem der Verantwortungsdiffusion dann an der Stelle wieder, weil dann vielleicht wieder der eine denkt der andere und der andere denkt der eine und so. Nicht das einfach nur ums, sehe ich Schwierigkeiten bei. Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass der DA-Piraten seit 3 Tagen bei jeder Diskussion, in der ich bei war, schreibt, wir sollten bitte jede Stelle mit 3 Personen besetzen. Also rein aus der Machbarkeit halte ich das für Quatsch. Man kann gerne eine Person besetzen, die sich 2 feste Helfer sucht als Stellvertreter so, aber eine Stelle mit 3 Gleichverantwortlichen, das kann doch eigentlich nur Chaos geben. Da muss ich dir zustimmen. Wie sieht denn das überhaupt bei euch und bei euch in den Kreisen aus? Also bei uns ist es halt so, dass wir bei den letzten Wahlkämpfen zumindest relativ wenig Hilfe angefordert haben und dann daher auch relativ wenig Hilfe bekommen haben. Das heißt, wir haben unsere Wahlkämpfe nach Gutdünken quasi selber durchgeführt, insbesondere getragen von den motivierten Direktkandidaten. Das läuft jetzt bei uns in eine ähnliche Richtung für den Bundestagswahlkampf. Daher ist meine Frage, inwieweit überhaupt so eine strukturelle Organisation gebraucht wird. Ja gut, der Punkt ist ja, dass eben diese Kandidaten oder eben diese mobilisierten Leute auch einen Ansprechpartner brauchen, wenn irgendwo was fehlt oder klemmt und das muss ja dann quasi in der Berti abgebildet werden. Eben so Sachen wie zum Beispiel Werbematerialien und so, die brauchst du ja nicht kreisweise beschaffen. Das sowas muss ja alles zentral geplant werden oder sollte. Ist ja auch schon. So wie ich das verstanden habe, gibt es ja gerade im Bereich der Logistik und der Werbemittel und der Plakate sind ja schon zum Teil Entscheidungen gefällt. Was ich auch, ja, es war ein Konzeptentwurf vom Stand 31.03. Ich habe es auch das jetzt nachträglich bereits erfasst und unabhängig davon, ob ich das jetzt machen werde oder nicht, könnt ihr die Information natürlich alle dann gerne weiterverwenden. Also daran sollst du nicht scheitern. Also suchen wir doch eher jemanden organisatorisch als visionär. Bitte nochmal. Also wird doch für den Bundestagswahlkampf eher jemand gesucht oder eine Gruppe gesucht, die organisatorisch, strukturell arbeitet, also visionär politisch. Genau. Zumindest in der Berti. So, mitten beim Abendessen. Hallo. Ich mach mal das mit der Arbeitspsychologie. Also, wir haben 4 Konzepte. Und ich habe ja diesen Blogpost geschrieben, nicht ganz ohne Hintergedanken. Der war allerdings nicht, und das möchte ich mal anmerken, um der Sasa ans Bein zu pinkeln. Die war ganz geknickt, aber ich habe das mit ihr schon geregelt. Sondern der Grund, dass ich mit der anonymen Ausschreibung sehr unzufrieden war. Ich schreibe euch eine super Konzeption für gewaltfreie Kommunikation. Und ich schreibe euch auch eine super Konzeption über Feminismus. Das nutzt uns aber nichts. Der Punkt ist, ihr müsst eine Personenentscheidung treffen oder wir müssen eine Personenentscheidung treffen. So, und dann kann man überlegen, ob man jetzt priorisiert sagt, wir gucken uns erst die Person an oder wir gucken uns erst das Konzept an. Man kann sich das beste Konzept in die Haare schmieren, wenn da 2 bis 4 Leute sitzen, wo man genau weiß, dass der halbe Landesverband nicht zuhört. Das ist hart, aber das hilft uns nichts. Und mir tut der Vorstand ein bisschen leid, weil ihr müsst diese Entscheidung treffen. Aber ich befürchte, dass die Abschätzung danach laufen wird, wem er am ehesten zutraut, mit ungefähr 500 bis 700 aktiven Piraten klarzukommen, ohne den ganzen Laden durchzupolarisieren. Da hat er recht. Ja, klar. Aber grundsätzlich war eben der Gedanke dahinter, dass man erstmal eine Struktur haben muss, die man dann auch nutzen kann. Wenn es nützt ja nichts, wenn man lauter kuschelige Leute da hat, die dann am Ende nichts auf die Reihe kriegen, weil sie keinen Plan haben. Also ich denke, das mit den Konzepten ist auf jeden Fall gut gewesen. Weil, also ich hatte zumindest den Eindruck, während ich mir die Konzepte durchgelesen habe, ob die Leute wissen, was auf sie zukommt und wie groß oder wie klein das ist oder wie eben nicht. Und deshalb bin ich schon mal ganz zufrieden, weil ich finde, dass alle 4 Konzepte das zwar in unterschiedlicher Stärke, aber auf jeden Fall geschafft haben, so eine gewisse Dimension erkennen zu lassen. Und ich hoffe, dass die Menschen jetzt im Liquid Feedback, ich weiß halt ja nicht, ob die vorher den Blogpost gelesen haben von der Schreibreform oder nicht, aber wenn sie ihn nicht gelesen haben, dann wussten sie nicht, wer es ist. Und deswegen ist es halt, ich weiß nicht, ob das Liquid, was jetzt gerade gelaufen ist, dafür überhaupt noch brauchbar ist. Also was wir halt machen können, ist entweder wir machen das Liquid neu oder wir entscheiden ohne Liquid. Aber das Liquid, wie es jetzt ist, würde ich halt aufgrund der Tatsache, dass eben Sachen dazugekommen sind, wie zum Beispiel, dass man vorher nicht wusste, wer es war und dann doch, ob man das halt nochmal neu macht. Also das sind so Fragen, die ich mir dann stelle, wie man das Ganze jetzt entscheidet. Ja, ich möchte dazu auch noch anmerken, das habt ihr ja vorhin schon mal in so einem netten Nebensatz gesagt. Ich finde es auch in dem Fall etwas unmöglich und zweifle da auch an Demokratieverständnis Einzelner, wenn eben über PM-Freunde oder Bubble-Filter-Groups angetwittert werden, von wegen stimmt mal für die Liquid-Feedback-Entscheidung Nummer 4, 3, 2, 1 oder was auch immer. Also ganz ehrlich, da kann man auf das Liquid-Feedback-Ergebnis herzlich wenig geben. Deswegen stimme ich dir da auch ausdrücklich zu. Darauf würde ich mich auch nicht verlassen wollen. Ich wage auch mal zu behaupten, dass das jetzige Liquid-Feedback-Ergebnis auch schon sehr stark von Personen beeinflusst worden ist. Zumindest liest sich das für mich so. Könnte auch was Fieses sagen. Wenn du antwortest, dass du was Fieses sagst, dann sag doch einfach was Fieses. Dann musst du es auch nicht sagen. Nein, weil das, was mich gewundert hat, dass nachdem jetzt das Konzept von Düsseldorf vorne lag, plötzlich die Outing, wer es tatsächlich dahinter steckt. So, normalerweise, ich weiß, dass ich ja ein polarisierender Mensch bin. So, und deswegen möchte ich das auch nur nochmal klarstellen, dass ich mich nicht als Wahlkampfkoordinator oder sonst was sehe, sondern das, was ich einfach sehe, ist, dass die Leute hundertprozentig wissen müssen, was an Arbeit auf sie zukommt, auch bereit sind, notfalls da 20 Stunden zu sitzen. So, und normalerweise man darüber entscheiden sollte, wo jemand, ich sag jetzt mal, notfalls selbst einspringen kann, um Arbeiten zu erledigen, wenn irgendwas hakt. So, normalerweise, wir als Düsseldorfer haben kein Problem, mit allen zusammen zu bearbeiten, egal wie nachher eure Entscheidung entsprechend aussieht. Seit wann waren jetzt die Konzepte in Liquid Feedback? Bitte nochmal. Wann sind die in Liquid Feedback eingestellt worden, die Konzepte? Vor 3 Tagen oder so. Okay. Also die Abstimmung läuft jetzt noch 2 Tage. Aber es ist halt die Frage, inwieweit man das dann auch nutzen möchte oder gewillt ist, dann das Ergebnis zu akzeptieren. Oder ob wir heute schon zu einer Entscheidung kommen, ich weiß es halt nicht. Also ich würde die Entscheidung nicht heute treffen, allein aus dem Grund, dass wir jetzt zu viert hier sind und dass ich weiß, dass 3 der Vorstandsmitglieder, die gerade in Berlin sind, auf gar keinen Fall die Gelegenheit hatten, sich das durchzulesen. Und ich fände das gut, wenn die das hätten. Und ich weiß auch, dass einige NRW-Piraten auf Veranstaltungen sind, die jetzt am Wochenende stattfinden. Und von daher, das Schnellverfahren läuft dann also 4 Tage folglich. Ja. Und wir haben am, wann die nächste Sitzung? Donnerstag? Am Mittwoch ist die. Okay. Ja, wir hatten ja sowieso gesagt, dass wir heute eigentlich nur die Konzepte mal sichten wollen in der Mammel-Konferenz und von Anfang an gesagt, dass wir heute keinen Beschluss fassen wollen. Ist genau. Ja, keine Vorstandssitzung. Ja, genau. Dann würde ich jetzt einfach mal den Vorschlag in den Raum stellen und da können sich dann auch wieder Leute zu äußern, bitte, ob wir die Liquid Feedback INI jetzt eben nicht anonymisiert nochmal reinstellen. Dann haben sich ja die Leute zumindest erstmal mit den Konzepten beschäftigt und können dann nochmal darüber abstimmen und dann haben wir vielleicht, verändert sich das Meinungsbild dann nochmal oder eben nicht. Aber das, so wie es halt gerade ist, habe ich das Gefühl, das ist einfach aufgrund der Anonymisierung beispielsweise nicht so klug gelaufen. Also ich glaube, dass eine weitere Liquid oder nochmal eine wiederholte Liquid-Feedback-Geschichte einfach nur noch mehr spalten würde, weil die Leute, die eben diesen Zuschlag bekommen wollen, natürlich wieder Werbung machen, was allen anderen wieder missfällt. Ich glaube, es führt einfach zu nichts, denn ihr habt am Ende eh die Kappe drauf und müsst entscheiden. Und ich persönlich glaube nicht, dass das Liquid-Feedback euch oder uns oder überhaupt irgendwem dabei hilft. Ich möchte an der Stelle gerne eins da jetzt mal doch gerne anführen, weil wir in diesem Werbungsgemache auch immer mitgenannt werden. Ich habe das mitbekommen, ja, es wurde mir von einzelnen meiner Gruppenpartner auch aufgeregt zugetragen und sagt, wir müssten doch jetzt auch und so. Ich habe es definitiv kein einziges Mal getan. Ich habe niemandem eine DM geschrieben oder dergleichen, dass er bitte für unser Konzept votieren möchte. Ich habe auch die anderen gebeten, das nicht zu tun, weil ja, das mit der Anonymisierung ist jetzt schiefgelaufen, aber ich sehe es dennoch, also es ist, ich finde sowas auch nicht gut und ich habe es auch nicht gemacht und hoffe, meine Teampartner nach Absprache untereinander haben das auch nicht getan. Ich, keine Tool-Diskussion, aber bei 150 Teilnehmern im Liquid Feedback halte ich das NRW-Liquid im Moment auch für nicht sonderlich repräsentativ, das als Anmerkung. Gut, schlussendlich müssen wir es sowieso verantworten und wir müssen auch die Entscheidung tragen, also von daher kann man sich als Einzelperson eben an dieses Tool halten oder sich davon beeinflussen lassen oder auch nicht? Das ist ja eben frei überlassen. Ich wage auch mal zu behaupten, dass die Liquid-Werte, die da jetzt drinstehen, nicht so super eindeutig sind, dass man sagen kann, irgendwie die NRW-Piraten wollen ganz eindeutig Konzept 1, 2, 3 oder 4, sondern man kann da Tendenzen ablesen. Aber das sind, was sind das für Unterschiede? 5 Leute, 10 Leute? Ja, Moment, aber das sind ja die Unterstützer der einzelnen Konzepte. Das ist ja noch nicht die Abstimmung. Die Abstimmung läuft ja jetzt gerade erst. Oh, pardon. Und ich, der sie eingestellt habe, unterstütze nun mal alle 4, weil ich sie halt eingestellt habe. Und ich denke mal, viele andere hier halten das genauso. Ich habe es auch so gemacht. Ja, weil ich habe sie erstmal unterstützt, damit sie überhaupt hier drin bis zu einer Abstimmung kommen. Und also für mich ist es auch, ich sag mal so, es ist ein Hinweis. Ich werde mit Sicherheit auch schauen, wie abgestimmt worden ist, aber ich schaue auch und verzeiht mir, dass ich das so sage, ich schaue auch, wer abgestimmt hat. Und dementsprechend grundsätzlich werde ich in erster Linie mir die Konzepte auch jetzt nochmal intensiv durcharbeiten und auf Basis der Konzepte und auf Basis der Leute, die die Konzepte eingereicht haben, weil die Informationen haben wir ja jetzt, werde ich mir ein Bild machen und dann eine Entscheidung für mich treffen. Genau. Ja, gibt's da noch weitere Diskussionsbedarf zu den Konzepten? Also es würde mir zum Beispiel auch helfen, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, an dem Konzept 1 finde ich das toll und an 4 finde ich das toll und das sind ja, wäre halt schön, wenn da irgendwie mal drüber gesprochen wird. Außer ihr sagt, ihr habt überhaupt keinen Redebedarf, dann sind wir halt eben damit alleine und haben halt einfach jetzt nur herausgestellt, wer wem wessen welches Konzept gehört. Also ich finde zum Beispiel Konzept 1 vernünftig, weil es einfach ein Konzept ist, zumindest das, was ich mir unter Konzept vorstelle. Hingegen finde ich Konzept 4 hochgradig problematisch, weil ich eben nicht weiß, auf wessen Schultern das Ganze gestützt werden soll. Und einige Schultern, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, meine ich gar nicht so, aber einige Schultern, die sich bereit erklärt haben, das zu tragen, von denen möchte ich nicht unbedingt mitgetragen werden. Dementsprechend wäre das leider für mich zurzeit keine Alternative, bis da konkrete Namen feststehen und eben Verantwortlichkeiten. Also ich habe mir zu den ganzen Konzepten jetzt schon Notizen und Wertungen gegeben, aber es macht, glaube ich, keinen Sinn, wenn ich das jetzt vortrage, weil wir wollen eigentlich eure Meinung einfangen. Hab Hört ihr mich irgendwie? Geht das? Ein bisschen geht's, ja. Also ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass bei jedem Konzept was anderes als Schwerpunkt war. Jetzt kam mir irgendwie so die Idee zu sagen, dass man vielleicht diese Arbeit aufteilt genau nach diesen Schwerpunkten und dann alle zusammenfügt. Und gibt dann eben auch da jeweils immer einen Kopf, also eine Person dann da drüber, die da drauf aufpasst. Also einmal eine Person für Wahlprüfsteine, einmal eine Person für das Miteinander, also dieses aufeinander zugehen, das Menschliche, dann einmal das mit dem zeitlichen Ablaufplan, dass da jemand drauf achten muss, dass die Termine eingehalten werden. Und bei 4 würde ich sagen Schwarmintelligenz, dass von draußen nach drinnen so viel wie möglich eingefügt wird. Also ich habe das auch gesehen, dieses Best of All Worlds, und fand das eigentlich eine gute Idee. Auf der anderen Seite ist es halt so, das wäre dann wieder Sachen zusammenschnibbeln und dann gucken, dass es passt. Und da steht dann halt auch noch kein Team hinter, weil dann würde man doch wieder Leute miteinander kombinieren. Und da es beim letzten Mal so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, wäre es mir fast lieber, dass, falls dann die Leute irgendwie, falls wir ein Team jetzt nehmen, 1, 2, 3, 4, wer auch immer, dann können sie ja immer noch in den anderen Konzepten gucken, ob da was bei ist, wo sie sagen, ja, das würde ich vielleicht auch gerne noch mit reinnehmen, aber jetzt nochmal eins komplett neu aufmachen, wäre, glaube ich, nicht so gut. Aber das ist halt nur meine Meinung. Ich kann mich dir da aber anschließen, so oder so, egal welches Konzept es ist, du brauchst irgendjemanden, der einen Hut auf hat. Wenn du jetzt das Best of All, dann zwingst in Anführungsstrichen du einen Koordinator ja mit einem Konzept zu arbeiten, wo er sich unter Umständen nicht wohlfühlt. Ich hatte an eine Form Beschneidung aller Konzepte gedacht, dass man im Prinzip also alle um etwas kürzt und sagt, das ist super bei dir durchdacht und bitte hab da den Hut auf, und dass man dann im Prinzip sagt, es sind 4 Köpfe, die sich untereinander zu vertreten haben, natürlich nochmal einmal sich auch face-to-face zusammensetzen, ob das überhaupt möglich wäre, aber damit wäre, müsste dann jeder auch diesen Kompromiss eingehen, dass er sich bei den anderen Sachen eben nicht den Hut auf hat, weil das kann der andere besser und das akzeptieren müsste. Also im Prinzip 4 gleichberechtigte Koordinatoren. Rein theoretisch ja, genau. Aber wahrscheinlich bräuchten wir immer noch einen als Ansprechpartner, aber vielleicht könnte man nach einem vernünftigen Gespräch auch das noch, wo sich dann zufälligerweise herausstellt, ach, da gibt es eine andere Person, an die haben wir noch gar nicht gedacht, und sie werden dann tatsächlich von allen akzeptiert. Ich glaube, im Mumble geht's jetzt nicht, aber das geht bestimmt nur, wenn man da nochmal sich zusammensetzt. Also 4 Gleichberechtigte würde ich persönlich zumindest für problematisch halten. Du brauchst definitiv einen, der im Zweifel sagt, Leute. Ja, habe ich ja gesagt. Einer müsste noch da drüber stehen, klar, aber der ist dann wirklich, der muss von allen akzeptiert sein, das meine ich damit. Aber da kann sich jeder einbringen in dem Thema, was gut ist. Und wie gesagt, also ich habe das so empfunden, dass wirklich alle 4 einen anderen Schwerpunkt haben. Vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, aber wenn man sich da mal an einen Tisch setzen könnte und vielleicht stellt sich dann heraus, dass das zutreffend ist und dass man merkt, ah ja, klar, die können auf genau das immer achten und dann könnte man zusammenarbeiten, alle Teams. Ich würde es gerne länger ausführen, warum ich es für problematisch halte, aber ich befürchte einfach, also die Idee an sich finde ich gut, ich befürchte aber einfach mal, dass es in der Praxis nicht funktionieren würde, so rein aus der Projekterfahrung raus. Ich bringe halt auch alle Leute ja ihr Baby da rein. Also das ist ja jetzt auch wochenlange Arbeit und vielleicht noch länger Hirnschmalz da rein investiert. Und wenn du dann halt die Hoheit an jemand anders abgeben musst, ist halte ich auch für schwierig. Aber ist vielleicht auch zu akzeptieren, wenn das jemand ist, der nicht von diesen 4 überkommt. Dann können vielleicht alle auch damit leben. Also ich habe im Moment so ein bisschen, trage ich die Vorstellung, dass da wirklich ein Konzept jetzt vielleicht vorne liegen sollte, wo man aber dann wirklich sagt, du, ich fand aber bei Konzept X den Punkt besser und so, dass man das dann nachträglich nochmal nach einpflegt. Ja, das ist die gleiche Form, die ich gerade meinte, es ist nur eine andere Reihenfolge gemacht. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr aus jedem Team einen nehmt bis zum LPT und das Ding auf dem LPT abstimmen lasst? Weil die notwendigen Sachen, wir sind noch nicht ganz so in der heißen Phase, müssen zwar schon Sachen erledigt werden, aber wenn man jetzt aus jedem Team einen hinsetzt, haben wir 4 Leute, die schon mal arbeiten können und viele Sachen gehen im Moment auch ohne Konzept, zumal Alex ja nicht mehr da ist, der das irgendwie koordinieren sollte, hat, weiß ich nicht. dass man jetzt mit vier Leuten da so lange weiterarbeitet, bis LPT ist und das dann auf dem LPT wirklich einfach legitimieren lässt. Dann kann hinterher auch keiner meckern. Aber möchtest du ein gleichberechtigtes Viererteam haben, von wo zwei Leute drin sind, bei denen wir schon wissen, dass das wahrscheinlich mit der Zusammenarbeit nicht so wahnsinnig toll funktioniert? Ja, dann schicken wir halt nicht Solsken, sondern Lumpfilm. Mein Gott, ist doch nicht so schwer. Oder Harald geht nicht und jemand anders geht. Für 3 Wochen werden wir das jetzt wohl noch überleben. Ja, sag Frank. Ist der Bernd aus Konzept 4 der Bernd-Pirat aus Bochum? Ja. Konzept 3, ja. Aber der arbeitet doch eng eigentlich doch mit Harald zusammen, oder nicht? Naja, Harald ist AGÖA, Bernd ist Krähennest. Also auf der Ebene, ja. So, und da Christina ja auch da ist, würde sie denn mit Bernd zusammenarbeiten wollen? Sönneken, du bist gemeint. Was möchte ich, bitte? Ob du mit Bernd zusammenarbeiten kannst, magst, übergangsweise bis zum LPT. Prinzipiell schon, aber ich verstehe den Entscheidungsprozess nicht und ich finde ihn auch sehr merkwürdig, weil, ja, ich weiß nicht, also bei mir geht auch Uni morgen wieder los und ja, keine Ahnung, ich muss auch ganz ehrlich, ja, ich reiß mich auch nicht mehr drum und ich muss es auch nicht machen, also wenn, keine Ahnung, wie gesagt, verwendet das alles gerne weiter. Ich finde es jetzt problematisch, meine Position hier in der Form darzulegen, weil meine Partner nicht dabei sind, aber ich werde definitiv, es ist hier gesagt worden, es ist mir auch, es steht ja auch auf der Internetseite, dass es diese Unvereinbarkeitserklärung meinerseits gegeben hätte, dass es daran gescheitert sei, hat Harald ja auf seiner Seite geschrieben, würde ich so nicht sagen, dass das war, was im nicht öffentlichen Teil gesagt wurde. Nicht nur, ja, es gab diese Unvereinbarkeitserklärung aus Gründen meinerseits. Die halte ich auch aufrecht. Harald hat mir heute noch mal eine Mail geschrieben und auch genau diesen Tenor, so lass uns zusammenarbeiten und so weiter, gesagt. Ich für meinen Teil werde das nicht mehr tun, weil ich auch nicht mit einem Menschen zusammenarbeite, der mir eine Unvereinbarkeitserklärung vorwirft, selbige aber jetzt auch zum Beispiel beim Alex genauso auch ausgesprochen hat, dass es für ihn auf gar keinen Fall mehr geht, da mit Alex zusammenzuarbeiten im Wahlkampf oder bla. Und also die Person Harald, sag ich von meinem Teil, ich bleibe dabei, bei der Aussage bin dann wahrscheinlich auch raus, weil er das machen wird in irgendeiner Form, wo auch immer. Ja, es gibt diesen Mailverkehr, der da immer noch in Rede ist, den ich veröffentlichen wollte. Und ich halte das da an der Stelle aufrecht. Und das ist mir dann auch egal, wenn ich es dann nicht werde. Aber das halte ich einfach aufrecht, weil das für mich einfach nicht mehr geht. Ich springe dir da mal ganz kurz zur Seite, weil du ja quasi auch in der Kandidatur bist und deswegen das dann ein bisschen problematisch ist, weil Harald nicht da ist. Aber von dem, was du sagst, gut, das ist deine Meinung. Aber mal ganz ehrlich, ich verstehe auch den Teamgedanken, den ihr alle da tragt, aber ich kenne den Spruch, viele Köche verderben den Brei. Und in meiner beruflichen Laufbahn ist es mir immer wieder genauso passiert, dass dort, wo keine Verantwortlichkeit da war, es immer zu Problemen gab, weil ein Team sich über ein gemeinsames Ziel aus meiner Sicht definieren muss. Und das ist aufgrund dieser verschiedenen Konzepte überhaupt nicht gegeben. Hinzu kommen noch terrestrische Störungen bei einzelnen Personen. Dementsprechend bin ich der festen Überzeugung, dass das voll in die Hose gehen würde, wenn wir jetzt Best of hier machen und alle irgendwie zusammenwursteln und alle müssen gucken und den einen können wir nicht mit dem anderen, dann nehmen wir halt die B-Besetzung. Das funktioniert nicht. Und ganz ehrlich, ich finde klare Kante in diesem Fall auch wichtig, weil es ja wirklich um Verantwortung geht. Wir sind das einwohnermäßig mitgrößte Bundesland in Deutschland und sind damit wahlentscheidend für das Ergebnis der Piraten deutschlandweit. Und da müssen wir uns der Verantwortung schon bewusst sein. Da können wir nicht irgendwie was dahin klirren, nur damit alle zufrieden sind. Der Konsens und alles Mögliche schön und gut, aber das funktioniert hier nicht. Also wie gesagt, wir brauchen Verantwortlichkeiten. Und zum Thema Harald, den Punkt, den Solzken ganz zum Schluss gesagt hat, ich finde das auch unglaublich problematisch, jetzt nicht ihn als Person, sondern nur als Beispiel, dass Leute, die sich ganz klar positioniert haben, zum Beispiel zu Alex oder dem Landesvorstand allgemein, dass die in wie auch immer gearteter Art und Weise für die Piraten in vorderster Front in den Wahlkampf ziehen wollen, da hat es einfach zu viel böses Blut gegeben. Also ich finde das schon ganz knusper, wenn wir Leute hätten, die vielleicht nicht an vorderster Front in dem Fall dabei waren. um vielleicht mal von dem Thema abzulenken und ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen. Wir hatten uns das so gedacht, und das hatte ich einmal mit dem Dummfilm am Telefon besprochen, da ich jetzt gar nicht wusste, ob jetzt von Team Solzke, nenne ich es jetzt mal, überhaupt noch was eingereicht wird oder nicht. Da bin ich dann dummerweise nicht am Ball geblieben. Deswegen hatte ich ihn angerufen und gefragt, ob er irgendwie noch im Wahlkampf mitarbeiten möchte. Und dann hatte er mir im Vertrauen offenbart, dass er in einem anderen Team ist. Da habe ich gesagt, super, warten wir doch einfach ab, wer es am Ende wird. Und wir unterstützen ja auch gerne die anderen Teams, wenn sie dann da jetzt gewählt werden. Und wir versuchen dann auch bestmöglich die Leute, die irgendwie im Wahlkampf helfen wollen, zu integrieren in unser Team, sei es jetzt aus welchem Team auch immer. Also da muss man dann gucken. Also ich halte von dieser Mischsache auch irgendwie nicht so viel und ich glaube, ich bin schon in der Lage, wenn ich mir jetzt nochmal im Nachgang alle Konzepte durchlese, zu entscheiden, welches ich da gut finde. Ja, geht mir auch so. Ich hätte natürlich gerne noch mehr Meinungen aus der Basis gehört. Ich weiß nicht, vielleicht kommt noch was, aber ansonsten würde ich das auch beenden hier. Also ich kann dir nur sagen, wie es bei uns kommuniziert wurde. Ich habe den Weg jetzt hier auch noch hingefunden, weil Schreibreförmchen das irgendwie getwittert hat. Es kommt einfach auch in der Basis überhaupt, was das Thema angeht, nichts an. Auch schon das letzte kam nicht an. Der Streit zwischen Solzken und Harald kam nicht wirklich an, außer dass Harald dann eine E-Mail alle rumgeschickt hat. Aber also ich glaube, das Thema ist entweder noch viel zu früh für die Basis, zumindest hier bei uns vor Ort, oder ist es wirklich kein Interesse dann dran, oder im schlimmsten Fall sind die Leute so demotiviert, dass sie das einfach nicht mehr auf dem Schirm haben. Genau weiß ich es auch nicht. Aber es muss auf jeden Fall da irgendwie eine Aktivierung geben. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir keine polarisierenden Typen dahinsetzen sollten, die vielleicht schon verbrannt sind durch irgendwelche Äußerungen im Vorfeld. Also da müssten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Möchte noch jemand was dazu beitragen? Also ich finde auch, das Schwierigste an der Entscheidung ist doch im Prinzip, wir haben ein Liquid Feedback, als Teil dieser Abstimmungsgeschichte jetzt gerade, wo wir über Konzepte reden, wo wir Konzept-PDFs haben, und am Ende des Tages ist sich ja gerade auch jeder bewusst, dass mit dem Stimmen für ein Konzept man auch für eine Person stimmt, weil das ja nun nicht nur, wir entscheiden ja hier nicht nur über ein Konzept und wir gucken dann später mal, wer das dann umsetzt, sondern das gehört halt beides zusammen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde Konzept 1 total toll, finde aber die Person, die das dann umsetzen soll, irgendwie nicht so toll, ich finde das eine echt schwierige Entscheidung. Ja gut, also die schwierige Entscheidung, die werden wir dann zu tragen haben, Mittwoch nehme ich mal an. Dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Teilnehmern, falls nicht noch irgendjemand sich äußern möchte. Und dann würde ich sagen, hoffen wir mal das Beste, dass wir ein vernünftiges Wahlkampfteam auf die Beine gestellt bekommen. Vielen Dank. Ja, ich danke auch allen Zuhörern und ich danke allen, die Konzepte eingereicht haben und dementsprechend, ich habe einen guten Überblick bekommen, auch was die Konzepte angeht. Danke auch nochmal für das Nachreichen der Terminplanung. Also wie gesagt, die Mail von Solzken ist an den Vorstand rangekommen. Wir werden das dann irgendwie noch mit rein verlinken, dass es dann halt auch allen zur Verfügung steht, nicht nur der Screenshot. Dazu sei nochmal gesagt, dass das nichts ist, was jetzt nachträglich erstellt wurde. Das war alles zu dem Datum schon genau in dieser Form fertig, wie hoffentlich auch aus dem Mailverkehr mit dem Andreas. Die kam am vergangenen Sonntag, wo auch die Deadline war. Also ist es jetzt nichts irgendwie im Nachhinein da reingearbeitet worden. Ja, also Sasa hatte uns ja die Unterlagen dann geschickt und Sasa hat auch nochmal reingeschrieben, dass sie nachvollziehen konnte, dass dieses Dokument schon vorher existierte. Gut, dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme und bedanke mich nochmal und Wiedersehen. Tschüss. Schönen Sonntag. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.